Lün aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lün. Mit glühenden Armen, schon blasseren Fingern, greift der Gott in der Sonne noch einmal zurück, und er reicht uns nicht mehr. Berührt, erbleichend die Falten der Nacht, violett und kalt und duftlos, unmenschlich stumm, wie ein Weib, das nicht liebt, doch umarmt. Uns Männer, uns glühende, fliegende Geister. Ihr liegender, fahler Körper sucht uns durch eisige Sternlöcher schreiend, zwingt uns, zu keuchen im Dunkel, zu dulden, küsst uns, und oben besieht uns mit saugender Weiße der fleischige, stumpfe Totenkopf. Dort. So glaubt doch darüber hin. Auf morgen, mit den beseelenden klaren Fingern berührt uns der denkende Tag dann, stillt das verwirrte, geile, tödliche Blut. Auf morgen. Ende von Lün. Gelesen von Sonja.